Elisa aber hatte mit dem Weibe, dessen Sohn er wieder lebendig gemacht hatte, geredet und gesagt, brich auf und ziehe mit deinen Hausgenossen von dannen und halte dich irgendwo in der Fremde auf, denn Jahwe lässt eine 7-jährige Hungersnot über das Land kommen, und sie ist bereits eingetreten. Da machte sich das Weib auf und zett nach dem Geheiße des Mannes Gottes, sie zog samt ihren Hausgenossen von dannen und verweilte 7 Jahre im Philisterlande. Nach Ablauf der 7 Jahre aber kehrte das Weib aus dem Philisterlande zurück und machte sich auf den Weg, um den König wegen ihres Hauses und ihrer Äcker um Hilfe anzurufen. Der König aber redete gerade mit Gehasi, dem Diener des Mannes Gottes, und sprach, erzähle mir doch alle die großen Taten, die Elisa verrichtet hat. Als er nun dem König erzählte, wie er den Toten wieder lebendig gemacht habe, siehe, da erschien gerade das Weib, dessen Sohn er wieder lebendig gemacht hatte, um den König wegen ihres Hauses und ihrer Äcker um Hilfe anzurufen. Da sprach Gehasi, mein Herr König. Das ist das Weib, und dies ist ihr Sohn, den Elisa wieder lebendig gemacht hat. Darauf befragte der König das Weib, und sie erzählte es ihm. Da gab ihr der König einen Kämmerer mit und befahl diesem, sorge, dass sie alles, was ihr gehört, wiederbekommt, dazu den gesamten Ertrag der Äcker von der Zeit an, wo sie das Land verlassen hat, bis jetzt. Und Elisa kam nach Damaskus, Ben-Hadad aber, der König von Aram, lag krank. Als man ihm nun mitteilte, der Mann Gottes ist hierher gekommen, da sprach der König zu Hazael, nimm Geschenke mit dir, geh dem Manne Gottes entgegen und befrage durch ihn Jahwe, ob ich von dieser meiner Krankheit wieder genesen werde. Da ging ihm Hazael entgegen und nahm Geschenke mit sich, was es nur Kostbares zu Damaskus gab, 40 Kameslasten. Als er nun hingelangt war, trat er vor ihn und sprach, dein Sohn Ben-Hadad, der König von Aram, hat mich zu dir gesandt und lässt fragen, werde ich von dieser meiner Krankheit wieder genesen? Elisa antwortete ihm, gehe hin und sage ihm, gewiss wirst du genesen. Obschon Jahwe mir gezeigt hat, dass er sterben muss. Und er richtete seinen Blick starr und endlos lange auf ihn hin, sodann weinte der Mann Gottes. Hazael fragte ihn, warum weinst du, Herr? Er antwortete, weil ich weiß, wie viel Böses du den Israeliten antun wirst. Ihre festen Städte wirst du in Brand stecken und ihre junge Mannschaft mit dem Schwert umbringen, ihre Kindlein zerschmettern und ihre Schwangeren aufschlitzen. Hazael antwortete, was ist doch dein Knecht, der Hund, dass er so Großes verrichten sollte? Elisa erwiderte, Jahwe hat dich mir als König über Aram gezeigt. Hierauf ging er von Elisa hinweg, und als er zu seinem Herrn kam, fragte ihn dieser, was sagte dir Elisa? Er antwortete, er sagte mir, gewiss wirst du genesen. Des andern Tags aber nahm er die Bettdecke, tauchte sie ins Wasser und breitete sie über sein Angesicht, da starb er, und Hazael ward König an seiner Stadt. Und im 5. Jahre Jorams, des Sohnes Ahabs, des Königs von Israel, ward Jehoram König, der Sohn Josaphats, des Königs von Juda. 32 Jahre war er alt, als er König ward, und regierte 8 Jahre zu Jerusalem. Und er wandelte auf dem Wege der Könige von Israel, wie die vom Hause Ahabs taten, denn er hatte die Tochter Ahabs zum Weibe. Also sät er, was Jahwe missfiel. Aber Jahwe wollte Juda nicht verderben um seines Knechtes David willen, gemäß dem, was er diesem verheißen hatte, dass er ihm allezeit eine Leuchte vor seinem Angesichte verleihen wolle. Unter seiner Regierung machten sich die Edomiter von der Obergewalt Judas los und setzten einen König über sich. Da zog Jehoram mit sämtlichen Streitwagen hinüber nachts her. Er aber erhob sich des Nachts und schlug die Edomiter, die ihn umzingelt hielten, sowie die Obersten über die Streitwagen, und das Kriegsvolk floh in seine Heimat. So wurden die Edomiter von der Obergewalt Judas abtrünnig bis auf den heutigen Tag. Damals fiel auch Libna ab um dieselbe Zeit. Was aber sonst noch? Von Jehoram zu sagen ist und alles, was er ausgeführt hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Juda. Und Jehoram legte sich zu seinen Vätern und ward bei seinen Vätern in der Stadt Davids begraben. Und sein Sohn Ahasjahu ward König an seiner Stadt. Im 12. Jahre Jorams, des Sohnes Ahabs, des Königs von Israel, ward Ahasjahu König, der Sohn Jehorams, des Königs von Juda. 22 Jahre war Ahasjahu alt, als er König ward, und regierte 1 Jahr zu Jerusalem. Seine Mutter aber hieß Athalia, die Enkelin Omris, des Königs von Israel. Und er wandelte auf dem Wege des Hauses Ahabs und Seth, was Jahwe missfiel, wie das Haus Ahabs, denn er war mit dem Hause Ahabs verschwägert. Und er zog mit Joram, dem Sohne Ahabs, in den Krieg wider Hazael, den König von Aram, gen Ramoth in Gilead, aber die Aramäer verwundeten Joram. Da kehrte der König Joram zurück, um sich in Jezreel von den Wunden heilen zu lassen, die ihm die Aramäer zu Rama beigebracht hatten, als er mit Hazael, dem Könige von Aram, kämpfte. Ahasjahu aber, der Sohn Jehorams, der König von Juda, war hinabgekommen, um Joram, den Sohn Ahabs, zu Jezreel zu besuchen, weil er krank lag.